Schon über eine halbe Stunde oder vielleicht auch länger wanderte er den Jekaterinenkanal entlang und schaute nach den Treppen, die zum Wasser hinabführten. Aber es war nicht einmal daran zu denken, das Vorhaben auszuführen. Entweder lagen an den Treppen Flöße, auf denen Wäscherinnen wuschen, oder Kähne hatten angelegt und überall wimmelte es von Menschen. Außerdem aber konnte man von allen Seiten her sehen und es wäre schon verdächtig gewesen, wenn ein Mensch hinabging, stehen blieb und etwas ins Wasser warf. Und wenn die Etuis nicht untergingen, sondern oben aufschwammen? Und das würde doch bestimmt geschehen. Jeder würde es sehen. Schon jetzt sehen ihn alle an, als ob sie sich nur um ihn kümmerten. Woher kommt das? Oder scheint es mir nur so? Dachte er. Schließlich kam ihm der Gedanke, ob es nicht besser wäre, irgendwohin an die Neva zu gehen. Dort waren weniger Menschen und es würde weniger auffallend und in jedem Falle bequemer sein. Hauptsächlich aber wäre es weit weg von hier. Und er wunderte sich plötzlich, wie er eine volle halbe Stunde an so gefährlicher Stelle in Trübsal und Unruhe umhergewandert war, ohne früher auf diesen Gedanken zu kommen. Nur darum hatte er eine halbe Stunde nutzlos vertan, weil er im Fiebertraum diesen Ausweg beschlossen hatte. Er war sehr zerstreut und vergesslich geworden und wusste das. Er musste sich beeilen. Er schlug den Weg zur Neva über den Weschen Prospekt ein. Aber unterwegs kam ihm plötzlich der Gedanke, warum denn zur Neva? Warum ins Wasser werfen? Ist es nicht besser, irgendwohin ganz weit wegzugehen, vielleicht wieder auf die Inseln und dort irgendwo an einsamer Stelle im Wald unter einem Strauch alles zu verscharren und vielleicht sich den nächsten Baum zu merken? Und obgleich er fühlte, dass er in diesem Augenblick nicht imstande war, alles klar und vernünftig zu überlegen, schien ihm dieser Gedanke doch einwandfrei zu sein. Aber auch das war ihm nicht bestimmt auszuführen. Vielmehr geschah etwas ganz anderes. Als er nämlich vom Weschen Prospekt auf den Platz kam, erblickte er plötzlich links in einer steinernen Hofmauer den Eingang zu einem von vollkommen fensterlosen Mauern umgebenen Hof. Rechts vom Eingang zog sich tief in den Hof hinein die fensterlose, unverputzte Brandmauer des vierstöckigen Nachbarhauses. Links vom Eingang, parallel der kahlen Mauer, lief ein hölzerner Zaun, der weiterhin etwa 20 Schritte vom Eingang eine Biegung nach links machte.